Die Schweden. Einem eine Schande machen, ist einen ausschimpfen. Pivit ist der Kiebitz, Fricken ist zusammenflechten, ineinanderwirken, Immenquaddeln sind Blasen von Bienenstichen, Früchtchen gehen, auf Liebschaft gehen. Immenangel ist der Bienenstachel, beleben ist erleben, ungebörnt ist nüchtern.